Das sind unsere Themen. Steierberger muss wegen Körperverletzung in Haft, Theaterabo wird teurer und alle Handballer unter einem Dach. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Guten Tag. Wie wir gestern berichteten, stand ein 31 Jahre alter Angeklagter aus Steierberg wegen gefährlicher Körperverletzung, versuchten Diebstahls und Nötigung zum Nachteil von zwei 18-Jährigen aus Liebenau vor Gericht. Nun steht das Urteil fest. Der Mann wurde wegen seinen Taten im November 2015 als schuldig ausgesprochen und zu 4 Jahren und 2 Monaten Haft verurteilt. Er sei zudem nicht therapiefähig und stelle damit ein Risiko dar, das alle tragen müssen, so die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer. Das Nienburger Theater hat die Abopreise erhöhen müssen. 5 Jahre waren die Preise zuletzt konstant, nun erhöht sich der Preis um 1,50 Euro. Grund für den Preisanstieg seien vor allem steigende Honorarkosten der Künstler, erklärt Theaterleiter Wolfgang Lange. Als wir das jetzt praktisch zu dieser abgelaufenen Saison erhöht haben, da waren 5 Jahre vergangen in Stabilität. Und wir haben jetzt das Auffangen über Sponsoring. Können wir nicht nur über Sponsoring schaffen, sondern wir müssen auch dann sagen, einen Teil müssen wir natürlich auch weitergeben an die Kunden. Und ich bin sehr froh, dass es dem Grunde nach auf Verständnis gestoßen ist. Wir haben das auch erläutert. Das stimmen wir auch immer mit dem Kulturausschuss ab. Bei 50.000 Besuchern im Jahr und 1,50 Kinder und Jugendliche haben wir nicht ganz so erhöht, aber da kommt schon einiges zusammen. Die Verkehrsgesellschaft Landkreis Nienburg informiert, dass vom kommenden Montag bis kommenden Mittwoch die Busse der Linien 10 und 17 die Haltestelle Lemke Abzweigung Eule nicht bedienen können. Grund dafür ist eine Sperrung der Nienburger Straße in Lemke. Die VLN bittet ihre Fahrgäste, auf die Haltestelle Lemke Euler Straße auszuweichen. Der übergangsweise neue Fahrplan ist auf der Homepage der VLN abrufbar. Und wir kommen noch zum Sport. Mit ihrer ersten Jahreshauptversammlung hat sich kürzlich die Handballspielgemeinschaft, kurz HSG, Mittelweser Aistrup gegründet. In diesem Zuge wurde die Sparte Handball des TSV Aistrup, die HSG Mittelweser und die JSG Mittelweser Aistrup aufgelöst. Ab der Saison 2016-2017 spielen alle Handballer der Samtgemeinde Hoya unter einem sportlichen Dach, HSG Mittelweser Aistrup. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.